Er sah auf die Uhr. 6:10. Das Ganze hatte über eine Stunde gedauert. Es hatte keinen Zweck mehr. Es war zu spät. Für die Post und auch für den Copyshop. Also keine Papiere mehr und kein Termin morgen. Aus und vorbei. Aus der Stelle würde nichts werden. Naja, dachte er und lächelte bitter. Dafür hatte er seinen Job gemacht, hier auf der Straße. Was sollte er jetzt tun? Theoretisch hatte er nachher Deutschunterricht. Aber nein, auf Deutsch, auf Konversation, auf »Und was hast du heute so gemacht?« hatte er jetzt absolut keine Lust. Nach Hause gehen? Auch nicht. Zu Hause würde er jetzt nur nachdenken und sich über die deutsche Bürokratie ärgern. Er brauchte etwas, was ihn auf andere Gedanken brachte. Kino, dachte er. Der italienische Film im Lilium. Das Lilium war das einzige Kino in Augsburg, in dem ab und zu Filme in der Originalversion liefen. Auch das hatte ihn anfangs hier gewundert. Fast alle Deutschen sprachen gut Englisch, viele auch Französisch. Und er hatte auch eine Menge Leute getroffen, die Spanisch oder Italienisch konnten. Beides schien in den letzten Jahren hier richtig in Mode gekommen zu sein. Die Leute interessierten sich für Sprachen, aber im Kino kamen die Filme immer noch synchronisiert. Für ihn war es einfach unglaublich gewesen, Roberto Benigni mit einer deutschen Stimme. Natürlich musste es umgekehrt genauso seltsam sein, aber trotzdem, dieser Kontrast zwischen der deutschen Sprache und den italienischen Gesten, absurd. Für ihn selbst war das natürlich nicht schlecht. Er wollte Deutsch lernen und ein Kinofilm war für ihn eine angenehme und zugleich nützliche Übung. Trotzdem freute er sich, wenn mal wieder ein italienischer Film in Originalfassung gezeigt wurde. Die vertraute Sprache hören, das war ein bisschen wie nach Hause kommen. Und er genoss es, wenn die Rollen einmal kurz vertauscht waren. Für 2 Stunden verstand er endlich alles, während die deutschen Zuschauer angestrengt auf die Untertitel glotzen mussten. Er blickte noch einmal auf die Uhr. Die Vorabendvorstellungen begannen meistens gegen 6:30. Er würde rechtzeitig kommen, wenigstens zum Kino. Und morgen? Morgen würde er schon weitersehen.